Ich weiß nicht, wäre es für dich in Ordnung, wenn du auch die Koordination der Wortbeiträge übernimmst? Oder? Wenn ich sehen kann, wer sich meldet. Das ist ein bisschen dunkel für mich dahin. Ja, also sonst kann ich auch assistieren. Ja, aber wäre ganz gut. Gibt es Fragen, Anmerkungen? Dort hinten sehe ich eine. Ja, ich habe zwei Sachen, vielleicht fange ich mit der einen an. Einmal finde ich auffällig, wie sehr die Natur auch verrückte Sachen macht. Finde ich auch auffällig. Dass man als Mathematiker erstmal irritiert ist, dass sie funktionieren. Die kapitalistische Ökonomie wird ja auch von Marx vor allem dahingehend kritisiert, dass sie rechnerisch nicht aufgeht. Und bin mir aber nicht so sicher. Als ganz offene Fragen, wenn ich sowas mal, darf ich mal hinmalen? Weil ich da auch selber keine Antwort zu habe, ne? Ich bin Gärtner, ne? Ich habe eine Blume. Und hier ist da auch noch. Hier in der Blume ist eine Zelle. Und die verbraucht 95% der Energie dieser Blume. Und alle anderen Zellen verbrauchen ganz viel weniger. So als eine Zahl. Dann haben wir hier, die Blume hat 6 Monate gebraucht, um zu wachsen. Dann kommt eine Biene und läuft da 10 Sekunden drin rum. Und dann ist die Blume vernutzt. Und es ist vorbei. Also, ne, das sind so Sachen, die der Kapitalismus auch macht und die uns unlogisch erscheinen. Aber in der Natur passiert sowas auch und das funktioniert irgendwie trotzdem. Also das ist so als eine Idee. Oder wir haben zum Beispiel einen Gartenteich, der ist im ersten Jahr schwimmen da 2 Wasserlinsen drauf. Das sieht so aus. Im zweiten Jahr schwimmen da 10 Wasserlinsen. Im dritten Jahr so viele Wasserlinsen. Und im nächsten Jahr sind es so viele, dass hier nur noch ganz wenig Wasseroberfläche frei ist. Und das ist vielleicht auch so ein bisschen der Punkt, wo wir in der Ökonomie ist, aber das passiert auch in jedem Teich. Und ja, und der kommt, kippt dann, ne? Genau. Dann kommt ein Winter und alle Wasserlinsen bis auf 2 sterben. Und es fängt wieder von vorne an. Also, ja. Dass diese absurden Prozesse, die beobachtet man auch eben in der Natur und nicht nur bei dem, was der Mensch im Kapitalismus macht. Also da bin ich irgendwie gespannt auf eine Einschätzung zu. Also ich vermute mal, dass die Analogie so ein bisschen hinkt. Der Vergleich hinkt ein wenig. Unter anderem auch deswegen, dass im lokalen Rahmen natürlich sowas passiert. Der Kapitalismus wirkt global. Und wenn er einmal global kippt, dann war es das. Dann fängt es natürlich vielleicht wieder von vorne an. Die Frage ist, auf welchem Niveau. Ne? Das ist zum Beispiel so etwas. Der Kapitalismus wirkt global. Sollte dieser, wenn wir bei der Analogie bleiben, kippen, sozusagen das System kollabieren, absolut destruktiv sein, dann verlieren wir natürlich unsere ganzen zivilisatorischen Errungenschaften, die emanzipatorischen Errungenschaften, die kulturellen Momente, die zu erhalten sind. Kann man sagen, ja, ist ähnlich wie in der Natur. Ja, aber wem nützt es? Ne? Also diese Gleichsetzung von Kapitalismus und Natur ist sehr, sehr zweifelhaft. Wir sind uns dessen bewusst und wir können das verhindern. Weil wir eben andere Ziele haben. als die der Zerstörung. Ich meine, hier ist jetzt so ein Aspekt von der Zeitspanne mit drin, ne? Und das hat das dann nur Reset, das heißt, wir machen nur so lange. Und wenn wir uns eben Wertentwicklung mal angucken, dann machen die zwar auch Quartale, aber eben nur, um die nächsten 30 Jahre auch noch mitzumachen, wenn es sie dann gibt. Und das macht ja die Wasserlinie nicht so. Außerdem haben wir ein Bienensterben. Stimmt. Soll ich die Uhr mal nicht anstellen? Ja, sonst, ich sehe es ganz schlecht, ob sich jemand meldet oder nicht. Noch andere Fragen, ja? Also, man nennt das ja auch, das gibt es ja in der Natur auch, exponentielles Wachstum. Mhm. Das ist halt in einfach formuliert, ne? Ja, es gibt rückkoppelnde Regelkreisläufe, genau. Ne? Die sind sich negativ verstärken oder positiv verstärken. Und so kann das dann natürlich auch passieren. Bloß wie gesagt, der Effekt ist ein anderer und die Zielsetzung ist eine andere. Die Natur beendet es schlichtweg auch. Ja, also ne? Gewalt mit der Schweinepest oder mit anderen radikaleren Methoden, die stets so greifen. Also es gibt Analogien in der Tat, bloß die Auswirkungen und die Dimensionen. Und vor allen Dingen auch die Absicht, die dahinter steht, ist natürlich eine völlig andere. Ne? Kapitalismus ist kein natürlicher Prozess, sondern ein kultureller, ein gesellschaftlicher Prozess, ein ökonomischer in erster Linie, der die Interessen von wenigen bedient. Das ist ja das, was mit der sozialen Frage sehr, sehr deutlich geworden ist, die Analyse dieser sozialen Frage. Wie kommt es dazu? Wie kann es sein, dass immer weniger Menschen oder ein kleiner Teil der Menschen immer reicher werden und ein Großteil arm bleibt. Das sind die zentralen sozialen Fragen der beginnenden Industrialisierung gewesen, die bis heute hochaktuell sind, noch aktueller als früher, wenn wir uns die Zahlen anschauen. Und ergänzt wird das Ganze, nämlich aufgrund dieser ganzen Geschichte von zunehmenden Stoffverbräuchen und so weiter, Schadstoffproduktion, ergänzt wird das Ganze um die ökologische Frage. Das heißt, die Gefahren dieser kapitalistischen Ökonomie verschärfen sich von der sozialen hin zur ökologischen, das ist ein gemeinsames Problem. Deswegen kann man es auch nur gemeinsam lösen, die soziale und die ökologische Frage. Weil oftmals die berechtigte Kritik kommt, ja, dieses Öko-Gequatsche, was soll das? Ja, wir haben nicht mal was zu essen, richtig. Das ist ja richtig. Deswegen muss man diese Frage zusammendenken. Das ist extrem wichtig. Man kann nicht das eine auf Kosten der anderen Frage lösen. Gibt es vielleicht jemanden, der in der Binnenschifffahrt aktiv war? Nein, aber tatsächlich Verwandtschaft. Okay. Warum? Weil da gibt es die sogenannte Plimsoll-Linie. Schon mal gehört? Plimsoll-Linie. Das ist, denke ich, ist eine schöne Analogie, um die Situation zu veranschaulichen. Man sieht manchmal diese unglaublich stark beladenen Schiffe auf den Flüssen, wo so eine Wasserlinie ist, bis sie umkippt. Und bezogen auf dieses Beispiel kann man sagen, man muss, darf nicht mehr, man muss die Grenze erkennen, weil sonst sinkt das Schiff. Man darf also nicht zu viel auf das Schiff legen, sonst sinkt es. Das wäre sozusagen diese ökologische Frage. Man darf nicht zu viel verbrauchen, zum Beispiel. Aber das, was auf dem Schiff ist, muss man auch gleichmäßig verteilen, sonst kippt es. Das ist sozusagen, finde ich, eine schöne Analogie zur sozialen Frage. Weil es nützt nichts, ja, wenn es nicht sinkt, aber die Verteilung so ungleich ist, dass das Schiff kentert. Ähnlich ist es mit der globalen Situation im Kapitalismus. Sie muss sozial gelöst werden, die Frage, und ökologisch. Sonst kentert das Schiff. Das Schiff ist bloß in dem Fall unser Planet. Was schiene dir denn als, also ernst gemeinte Frage, als tatsächliche ein denkbarer Einstieg in erste Schritte im Rahmen des Faktischen, also sprich die benannten Führungen sind da, die Machtverteilung ist da, sie ist zumindest subjektiv, also wirkt unbrechbar, ja, und der Rest der Welt bewegt sich jetzt gerade in der Welle in Richtung totalitäre Systeme, die können wir tatsächlich verändern, weil sie tatsächlich eben diese Staatsmacht haben. Was wäre denn ein denkbarer, also wenn man jetzt hier sitzt und die so interessanter Vortrag. Was wäre dann eine denkbare Perspektive für einen ersten Schritt? Natürlich, das, was ich eben erstmal meinte, klar werden über die Ursachen, das ist das eine. Aber nicht nur das, sondern selber aktiv werden. Das, was Marcuse auch sagt, sozusagen selber sozial aktiv werden, in diesem Zusammenhang aktiv eingreifen, nicht hoffen auf die großen Institutionen, auf Parteien. Das hat sich in der Regel, es gibt immer Ausnahmen, nicht bewährt. Das ist auch eine Frage der kulturellen Mentalitäten. Ich muss feststellen, in Frankreich wird die Frage ganz anders gestellt. Ne? Hier stellt sich oftmals die Frage, ja, was können wir denn machen? Ne? In Frankreich stellt sich die Frage meiner Erfahrung nach ganz anders. Da wird gefragt, okay, wir machen jetzt was. Die Frage ist, wie hart greifen wir durch, um das zu machen? Da wird dann eine Fabrik besetzt. Da werden die Chefs rausgeschmissen. So, und jetzt wir übernehmen den Laden. Nach unseren Regeln. Ne? Sowas ist da durchaus machbar. Hier wäre das undenkbar. Zunächst. Es ist also auch eine Frage, was lernen von Frankreich zum Beispiel? Und man kann in die Geschichte schauen. Wo gab es denn mal Ansätze verschiedener ökologischerer Ökonomien, sozialerer Ökonomien? Da gibt es inzwischen immer mehr interessante Beiträge. Pfade durch Utopia. Man kann sich zum Beispiel Barcelona der 30er Jahre angucken. Es gibt unterschiedliche ökonomische Versuche in Venezuela, die übrigens da als die einzigen diese große ökonomische Krise überwunden haben. Da wird ganz anders miteinander umgegangen, sozial wie ökologisch. Natürlich ist das nicht problemlos. Die Frage ist, was gibt es da für Probleme, inwieweit ist das übertragbar auf das, was hier läuft? Ganz spannende Fragen. Wichtig, denke ich, ist nur, dass man das Wissen und das Gefühl hat, es gibt Möglichkeiten, man muss suchen, man muss es nur probieren auch. Es ist also praktisch keine Alternativlosigkeit, die immer ganz gern dargestellt wird, ja? Dieses Tina-Syndrom, there is no alternative, ja? Es ist Unsinn, ne? Es gibt genug, die dann immer dagegen sagen, ja, es gibt das Tamara-Syndrom sozusagen. There are many and real alternatives, ne? Also es gibt viele und wirkliche Alternativen, sowas. Also gucken, probieren. Der große Wurf, denke ich, wie er gedacht wurde noch vor 50 Jahren, den vermute ich, wird es so nicht geben. Und die andere Frage oder die andere Tatsache ist die, so weiter kann es ja nicht gehen. Das heißt, die Alternative kommt. Die Frage ist nur, wie ist sie? Antizivilisatorisch? Ist sie diktatorisch? Ist es genau das, was ja auch gerade gesagt wurde? Wir haben eine Zunahme restriktiver Regime. Wir haben eine Zunahme antidemokratischer Prozesse. Sowohl hier als auch in vielen anderen Ländern noch viel krasser. Und da heißt es, es schreit nach Alternativen, weil so kann es nicht weitergehen. Aber wir leben ja jetzt gerade in einer richtig spannenden Zeit, wo man eigentlich was anders machen könnte. Also ich sag mal, in deinem Vortrag hast du ja einige Richtungen aufgezeigt, aber wie willst du da jetzt rangehen? Also wenn ich heute mir die Nachrichten angehört habe, dann hieß es wieder Hilfspakete, Gaspreisdeckel, das befeuert ja die ganze Sache. Naja, du hast die Nachrichten angehört. Ne? Ja, na gut, aber das sind wahrscheinlich nicht nur Fake News, aber ich denke schon. Ne? Das ist, also da könnte man ja irgendwo diese ganze Sache durchbrechen und sagen, so, jetzt erstmal, wir fahren runter. Gibt es da irgendwelche Tendenzen oder... Wie würdest du das sehen? Oder wie würdest du da rangehen? Das ist, würdest du jetzt hier den Gaspreis deckeln? Puh, würde ich den Gaspreis deckeln? Scholz, komm schon! Nein, ich meine, das ist ja keine Lösung für unser Problem. Nein, ist es auch nicht. So, und das ist auch relativ komplex. Preisfragen sind extrem komplex. Ist das machbar? Ist das nicht? Macht es Sinn oder nicht? Das würde die ökologische Frage und die soziale auch nicht lösen. Das wäre vielleicht eine Frage, die jetzt eine unmittelbare Not von Bedeutung wäre oder eine Wirkung hätte. Das mag sein. Bloß die Thematik ist ja umfassender und weitgehender, weil die Problematik auch so ist. Wir haben ein riesiges ökologisches Problem, wir haben ein soziales Problem und wir haben auch ein zunehmendes ökonomisches Problem des Auseinanderklaffens von Armut und Reichtum. Es ist ja nicht so, dass weniger produziert wird. Die Verteilung ist auch das Problem. Die Frage ist, wie kann man dagegen sich wehren? Nur die Verteilungsfrage stellen oder, und das wäre, denke ich, eine notwendige Radikalität, die Eigentumsfrage zu stellen. Sowas zum Beispiel. Und das ist nicht so irgendwie utopisch, wie man sich das vorstellt. Das ist sogar grundgesetzlich festgeschrieben, ja, dass die Eigentumsfrage gestellt werden kann. Also warum denn nicht? Ja? Sowas zum Beispiel. Es gibt, denke ich, einige Ansatzpunkte. Wichtig finde ich nur, aus der Geschichte lernen heißt auch lernen aus dem Scheitern der Versuche, die sich sozialistisch nannten, wie auch immer, und das in keiner Weise waren, und sich nicht sozusagen unterordnen unter ein neues System, unter ein anderes System unterordnen, sondern in einem System aufgehen, das heißt die subjektiven Potenziale entfalten und nicht sozusagen einen Herrscher durch einen anderen ersetzen, sondern die subjektiven Potenziale, die wir alle haben, die kreativen Potenziale, die heißt es zu entfalten und dann sozusagen gemeinsam dieses System selbst organisiert, selbst ermächtigt sozusagen entfalten. Das ist die große Leistung oder die große Aufgabe, denke ich. Jenseits der großen Institutionen, die uns vorgeben wollen, was richtig und was falsch ist und diese oftmals dann in ihrem Interesse richtig und falsch definieren. Das heißt, der Entmündigung sich entgegenstellen, mündige Subjekte werden. Das, denke ich, ist wichtig. Wie sehr kann ich denn, nee, also da, die Frage, ja. Ach, hab ich gemeldet? Weiß ich nicht, hab's nicht gesehen. Du hattest, glaube ich, zu Beginn deines Vortrags angekündigt, auch ein Wort zu verlieren zu Ansätzen, die sich da der Degrowth-Bewegung zuordnen lassen. Es mag einer kurzen Toilettenpause geschuldet gewesen sein, dass ich das nicht mitbekommen habe, aber hast du dazu was gesagt? Nö, ich habe nur die Wörter genannt, glaube ich, ne? Genau, denn es gibt ja nun die Menschen, die sagen, es ist nicht per se ein Problem des Kapitalismus, sondern es ist das Problem grenzenlosen Wachstums und sie meinen, das vom Kapitalismus entkoppeln zu können. Kannst du das vielleicht nochmal kurz darstellen? Ja, es gibt verschiedene Degrowth-Ansätze oder je nachdem, in welchem Land sie sozusagen agieren, Décroissance in Frankreich und so weiter, Schrumpfungsökonomien. Da gibt es verschiedene Schwerpunkte, verschiedene Ansätze und da gibt es inzwischen sehr große Kongresse, die da gelaufen sind. Bedauerlicherweise begrenzt sich das oftmals auf eine Industriekritik und nicht auf eine Kritik der kapitalistischen Ökonomie. Das heißt oftmals eine Abspaltung. Die versuchen sozusagen den Kapitalismus fortzuführen, aber Kapitalismus ohne Wachstum. Und das ist das, was ich ja eben auch schon nannte. Wie soll das funktionieren? Wachstum ist in dieses System eingeschrieben. Wenn die kapitalistische Ökonomie nicht wächst, und wie gesagt, schon 2 Quartale reichen, dann heißt das Krise. Ja? Und das muss passieren, komme was wolle. Ja? Jede Strategie, die dem Wachstum beiträgt, wird durchgesetzt. Und sei es Krieg. Krieg kann ein Wachstumsfaktor sein. Dann ist das eine ernsthafte Option. Ja, ja? Das ist eine Frage, aber welche Strategie gewählt wird. Das ist eine Frage der Strategie. Heißt das, dass in diesem Spektrum sich Menschen bewegen, die eigentlich wissen, dass eine Forderung nach einem Ende des Wachstums, ohne es explizit auszusprechen, auch das Ende des Kapitalismus bedeutet? Und deswegen sind diese Strömungen unter Umständen nicht der politische Gegner? Oder muss man ernsthaft eher feststellen, dass sie das Ganze nicht zu Ende durchdacht haben und glauben, der Kapitalismus wäre halt einfach ohne Wachstum möglich und sie sind eben doch eher Gegenstand der Kritik als was man so nebenher laufen lassen kann. Also ich denke sowohl als auch. Also das ist eine sehr heterogene Strömung, sowohl was die nationalen Schwerpunkte angeht, als auch die Positionen. Es gibt also sowohl die einen als auch die anderen und einiges, was dazwischen ist. Das ist schon fast klischeehaft, aber diese Schrumpfungsökonomien, die Bewegung, die eher aus dem südlichen Teil Europas kommt, die zielen eher darauf ab, Arbeitszeitverkürzung, ne, also weniger Arbeit. Und die aus dem nördlichen Bereich kommen, also Großbritannien zum Beispiel, die zielen eher darauf ab, weniger zu konsumieren. Sowas zum Beispiel. Und das findet sich da alles wieder. Du hattest noch eine Frage. Ja. Ja, alles gut. Komm hier nach dem. Die hat sie mit uns, oder? Hast du nicht mit? Nee. Nee? Okay. Okay, ich habe nochmal eine Frage direkt bezüglich deiner Aussage in deinem Vortrag. Du hast ja gesagt, Bolsonaro, seit Bolsonaro brennen die Wälder, und dann im gleichen Atemzug hast du China und Russland genannt. Und das nachvollziehen, wo sind wir da besser als China und Russland? Ja, es kommt darauf an, worauf es sich bezieht. Ja, auf die brennenden Wälder. Ja, hier brennen nicht so viele Wälder wie in Brasilien. Liegt doch daran, dass wir weniger haben, aber das ist nicht der Punkt. Das ist eine Frage, welches demokratische System sozusagen installiert ist, eine gewisse Festigkeit hat. Zwar abgebaut wird, aber eine gewisse Festigkeit hat. Es ist ein Unterschied, ob wir hier sozusagen, ich kann diesen Vortrag halten, ohne dass ich die Gefahr laufe, nachher in den Knast zu kommen. In Brasilien wäre das nicht möglich. Ne? Und Russland und China auch nicht. Man kann sagen, das reicht bei weitem natürlich nicht aus. Richtig, natürlich. Aber es ist schon eine Differenzierung. Ich glaube, diese Differenzierung, die muss man bewusst werden. Was nicht heißt, dass es eine Rechtfertigung ist dieses Systems. Überhaupt nicht. Keiner weiß. Und die Meinungsfreiheit, die ich vergesse. Zum Beispiel. Das ist der eine Punkt. Es geht um Effizienzfortschritte. Weil wir so viel Massentierhaltung haben. Und ja. Soja von Deutschland. Ja. Das hängt zusammen, natürlich. Sind wir nicht die Guten. Nein, die Guten gibt es nicht in dem Zusammenhang. Ja, das ist ja? Nehmen wir das Mercosur-Abkommen zum Beispiel, ja? Wo hier in Westeuropa klar festgelegt wird, dass in Brasilien sozusagen die Rinder da massenhaft produziert werden. Und das führt natürlich dazu, dass die Wälder da abgeholzt werden. Das führt dazu, dass die brennen und so weiter. Wir sind also sozusagen entfernt verantwortlich mit. Ganz entscheidend. Was heißt wir? Wir haben es nicht entschieden. Sondern es sind die Global Player, ja, die großen Konzerne, die das entscheiden. Und die oftmals tun ja so, ja, ihr als Konsumenten, ihr wollt es doch. Ne? Das ist erstmal die große Frage. Wie eigentlich als einzelner Konsument darauf, wenn wir doch jetzt auch das besprochen haben, dass diese großen Verschmutzungen, Ausscheidungen, Müllfaktoren etc. von den Global Playern und so kommen. Wir haben ja dann irgendwie auch so unser Konsumverhalten wird grüner. Manchmal auch nur Pseudogrüner, manchmal ist es so ein Single-Action-Bias irgendwie. Wie viel Einfluss habe ich auch eigentlich, das System zu beeinflussen? Also, ich denke, das, was ich schon anfangs erwähnte, es macht Sinn. Ja. Es macht Sinn. Man soll sich bloß nicht einbilden, dass das eine Problemlösung ist auf großer Ebene. Mhm. Aber Sinn macht es auf jeden Fall. Und unabhängig davon, dass man natürlich individuell selber wirken kann, heißt das immer auch Solidarisierung, ne, die Kollektivierung sozusagen der Möglichkeiten. Also das heißt, einen politischen Zusammenhang zu bilden, unabhängig davon, dass die individuelle Lebensweise sich auch anders verändern kann. Ich kann versuchen, mich als Warenkonsument weitestgehend zu verweigern. Ja? Ich muss nicht im Supermarkt irgendwie ein Sixpack Äpfel kaufen, das aus Neuseeland kommt. Völliger Unsinn. Das brauche ich nicht. Wenn ich die Äpfel aus dem Garten nehme, ist das deutlich besser. Das löst das Problem nicht, aber es ist auf jeden Fall sinnvoll. Ne? Ich kann versuchen, mich als Mehrwertproduzent zu verweigern. Ich kann versuchen, wenn, und da fängt es aber schwierig an, weil wir ja alle ökonomisch abhängig sind von diesem System. Man kann es vielleicht versuchen, dann sage ich, ich mache lieber eine alternative Fahrradwerkstatt auf. Oder ein alternatives Café. Oder ich stelle alternative Teebeutel her, wie in der Nähe von Marseille, wo ich eine Fabrik besucht habe. Wie die Fabrik einfach übernommen haben. Auch so ein typisch französisches Ding. Ne? Das war eine ganz spannende Erfahrung. Da haben die Lipton, kennt man ja vielleicht, Lipton Tea. Gleich, ich erzähle das mal kurz zu Ende. Das fand ich ganz spannend. Lipton Tea hat gesagt, irgendwie so, wir hier in der Nähe von Marseille, wir werden die Fabrik jetzt auflösen. Die wird in Polen wieder neu gebaut. Da sind die Löhne natürlich deutlich billiger. Und wenn ihr wollt, könnt ihr ja mitkommen. Und natürlich zu den Bedingungen, die in Polen herrschen. Ja, was haben die Arbeiter und Arbeiterinnen gesagt und durchgesetzt? Die haben gesagt, ja, ihr könnt ja gehen, die Fabrik bleibt hier, die gehört jetzt uns. So, und da gab es einen dreijährigen Kampf um diese Fabrik. Die haben die Fabrik besetzt, die haben die Chefs sozusagen rausgeschmissen. Ja, und dann hat die Gemeinde für einen symbolischen Preis von 1 Euro den Arbeitern und Arbeiterinnen die Fabrik überlassen. Und die produzieren jetzt guten Tee, besseren Tee, ökologischeren Tee. Die bestimmen die Arbeitsbedingungen selber. Und bei der Fabrikbesichtigung fällt auf, dass die viel, viel mehr reden. Die arbeiten weniger, was schwierig ist, aber die diskutieren alles aus. Das kann auch tierisch nervend sein. Aber es ist ein Versuch einer Alternative. Gab es eine Unterstützung der Arbeiter? Ja, seitens von einigen PolitikerInnen sozusagen. Da gab es was. Das Problem ist jetzt, ist da die Front National mit in diesem Bereich an der Macht und knallhart haben die versucht, die Steuern für die Unternehmen so hoch zu setzen, dass sie es nicht mehr schaffen. Also die, die sich als soziale Befreier dann irgendwie versuchen darzustellen, versuchen genau gezielt das zu verhindern. Ist nur ein Beispiel von vielen. Peter, du hast dich gemeldet. Ja, also eben was du gerade gesagt hast, man muss ja nicht die Apple aus Chile kaufen, Sachen recyceln und so weiter und so fort. Das sind so Sachen, ich bin schon ein paar Jährchen älter. Und nicht viel. Gab es genau vor 25 Jahren, als die Grünen wirklich anfingen. Und ich habe meinen erwachsenen Kindern vor ein paar, als die solchen Sachen aufkamen, genau so ein Buch gezeigt, der Öko-Knigge. Vor 25 Jahren, da steht genau das drin, was heute gedacht wird und was heute ja auch sinnvollerweise gemacht wird. So, jetzt frage ich mich, was ist in den letzten 25 Jahren eigentlich passiert? Also, hier irgendwie frustrierenderweise herzlich wenig. Das kommt mir immer so in den Kopf, ich habe ja gar keine Erklärung für, wie das eigentlich so, ja, wie sowas mal eigentlich ziemlich weit entwickelt war. Da wurde auch gesagt, ja, wir dürfen nicht mehr so konsumieren. Da wurde auch gesagt, vom Club of Rome damals, die Erdölvorräte reichen, das war 1985, die reichen noch 15 Jahre. Dann ist Feierabend. Jetzt haben wir 2020, es gibt irgendwie immer noch Erdöl. Und ja, aber dieses Konsumverhalten, so dieses Einschränkung, das ist ja scheinbar nicht vergessen geraten. Jetzt kommt es wieder, was Schönes, aber das ist irgendwie auch ein bisschen frustrierend, dass so viele Sachen, die damals bekannt waren, wirklich in Vergessenheit geraten sind. Gibt es da eine soziologische Erklärung für irgendwie? Naja, wenn man die ganzen Prozesse, die gelaufen sind, nicht nur seitdem, sondern auch schon vorher betrachtet in verschiedenen Feldern, zum Beispiel Bildungssystem. Mit der Einführung der sogenannten Bologna-Reform hat sich der Charakter von Bildung massiv verändert, grundlegend geändert. So etwas wie kritische Bildung, die Frage nach den Ursachen, nach den Zusammenhängen, die Frage nach den Zielsetzen von Emanzipation, sozialer Gerechtigkeit, wie auch immer, sind weitestgehend aus diesen Institutionen draußen. Das Ziel dieser Bologna-Reformen, wie es so schön hieß, war die sogenannte Employability, das heißt die Arbeitsmarktformung der Studierenden und so weiter, der Subjekte, die dann kurzfristig und schnell in die Betriebe reinkommen, damit sie schnell verwertbar sind. Da fallen solche Inhalte raus. An den Universitäten ist sowas selten, in anderen Zusammenhängen auch. Ein weiterer Punkt. Mit zunehmender Globalisierung, mit zunehmender Öffnung der Märkte, ist die Ökonomie immer weiter, hat sich ausgebreitet. Die politischen Systeme blieben weitestgehend national. Das heißt, die Interventionsmöglichkeiten von Gewerkschaften, wenn es um Lohndumping geht zum Beispiel, haben sich nicht ausgeweitet, sondern sind kleiner geworden. Und das führt dazu, durch dieses Konkurrenzverhältnis, wir haben ein soziales Downgrading, wir haben ein Lohndowngrading, wir haben auch ein ökologisches Downgrading. Also die ökonomischen Möglichkeiten sozusagen, gut zu leben, zu sagen, ich brauche das nicht, ich mache das anders, haben sich auch eingeschränkt. Das Bewusstsein darüber hat sich nicht groß entwickelt, was das angeht. Und das Wertesystem ist natürlich auch irgendetwas, was grundsätzlich da ist. Man sagt, das hat sich insofern geändert, Nummer eins bei Jugendlichen ist jetzt nicht mal das Automobil, sondern das Smartphone. Ja, ist das die Alternative? Ich weiß nicht. Also ich sehe immer noch zu viele Autos, was das angeht. So, und dann eben die scheinbare Situation, es bringt ja doch nichts, sozusagen, sich politisch zu engagieren. Aber das ist gerade im deutschsprachigen Raum sehr ausgeprägt. In anderen Räumen ist das nicht so. Da passiert auch viel mehr. Ob das nun wirklich dazu beiträgt, dass das eine ökologischere, emanzipatorische Gesellschaft ist als hier, das ist allerdings auch zu bezweifeln. Wenn ich sehe, wie viel in Frankreich gemacht wird und radikal gemacht wird, aber trotzdem ist es da auch nicht besser, so gesehen. Ja? Das ist die Frage. Also ich würde was Provokatives mal gerne sagen. Also zum einen sagst du, wir sind quasi machtlos, weil die Russen Jeff Bezos, Elon Musk und so, das sind die halt, die ganz viel Macht haben. Und zum anderen sagst du, wir sind nicht machtlos. Und ich würde mal sagen, das ist so ein Positivity-Bias nach dem Motto, weil es schmerzt, anzuerkennen, wie machtlos wir sind. Deswegen, niemand würde sich gerne vorne hinsetzen und sagen, ja, ihr könnt noch so viele Äpfel unterm Baum aufsammeln. Es wird sich an der Gesellschaft als Ganzes nicht genug ändern. Nee, wenn es bei den Äpfeln bleibt, nicht. Aber das ist ja nur ein Punkt von vielen. Also, wenn wir zum Beispiel sehen, was Ende der 68er möglich war. Das Mögliche sichtbar machen war ein ganz zentrales Motto und es ist viel erreicht worden. Nicht mit unbedingt das, was das eigentliche Ziel gewesen ist. Aber es ist eine globale Bewegung gewesen mit unterschiedlichen Schwerpunkten, mit unterschiedlichen Zielsetzungen und das ist in den akademischen Apparat mit eingeflossen, in die Arbeitswelt mit eingeflossen und so weiter. Die Novemberrevolution von 1819 zum Beispiel hat auch sehr viel bewegt. Nicht das, was es eigentlich zum Ziel hatte, aber es hat viel bewegt. Sowas zum Beispiel. Das heißt, es macht viel, es ist viel möglich. Wir haben jetzt bloß eine ganz andere Dynamik von Krise, eine ganz andere Problematik, das ist das. Und wir haben leider eine sehr, sehr starke anti-emanzipatorische Bewegung oder mehrere. Wenn ich vielleicht eine Brücke schlagen darf, auch ein bisschen mit Bezug auf die Kundgebung, die nächsten Samstag stattfinden wird. Ich glaube, dass Mahsa Jina Amini auch ohnmächtig gewesen wäre und sie für sich alleine gestanden hätte, was sie ja leider tat, als sie dann, als sie das Kopftuch ablegte, von der Sittenpolizei inhaftiert und verprügelt wurde, sodass sie dann am Ende verstorben ist. Aber der Punkt ist halt der, wo dann aus dieser einzelnen Aktion die Massenaktion wird und darin liegt, glaube ich, die Hoffnung. Ja. Natürlich sind wir als Einzelne vollkommen machtlos, aber wenn sich die Menschen irgendwie organisieren und das als Angriff auf alle sehen, was dort passiert, dann kann man die Verhältnisse durchaus in Angeln nehmen. Ja, und das ist jetzt halt der Schritt, den wir wahrscheinlich hier auch noch leisten müssten, dass man quasi von der individuellen Ohnmachtserfahrung zur kollektiven Selbstermächtigung käme. Mhm. Genau. Das ist so lieb. Das ist nicht süß, das ist halt total tragisch, aber... Das ist wieder rumgeritten. Das wollte ich jetzt nicht, das bekomme ich. Ja. Danke, das ist auch so angekommen, aber... Also kollektive Selbstermächtigung finde ich sehr schön, diese Begrifflichkeit. Und das Bedauerliche, und da komme ich wieder zu Bologna, das ist eigentlich ein Gegenstand von sozialer Bewegungsforschung. Dann guckt man sich heute mal die soziale Bewegungsforschung an, wo findet die denn statt? Wo sollte sie eigentlich stattfinden? Das ist ein einziger Skandal. Das ist ein Feld, was faktisch gar nicht mehr existiert. Und wenn dann nur, indem man einfach nur ganz kurz paar... Ja, so, man sagt dazu positivistische Nennung. Da gibt es die Bewegung, da gibt es die, da gibt es die. Punkt. Wenn überhaupt. Dann wird das ein bisschen quantifiziert. Ja? Und das sind denn die großen Bewegungsforscher. Das ist eigentlich lächerlich. Es existiert faktisch sowas nicht. Es gibt andere ganz zentrale Fragen, die einfach zum Thema gemacht werden müssten, die offen diskutiert werden müssten, auf Augenhöhe, die gar nicht stattfinden. So etwas wie zum Beispiel sozialpsychologische Fragen. Was macht es eigentlich mit uns, dieses System? Was macht es mit unserem Denken? Was macht es mit unserem Fühlen? Was macht es mit unseren sozialen Beziehungen? Wie gestalten wir die? Sind die auch nach Kosten-Nutzen-Verhältnissen geregelt und wir merken das gar nicht? Alles das sind Fragen, die eigentlich zum Thema gemacht werden müssten. Diese Felder wurden systematisch aus den Universitäten herausgedrängt oder gar nicht mehr da. Hannover war mal eine große Nummer, was Sozialpsychologie angeht. Heute ist das nicht mal eine Randerscheinung. Das existiert gar nicht mehr. Und das ist nicht nur in Hannover so, das ist auch in anderen Bereichen so. Das ist ein eigentlicher Skandal, den man sozusagen reaktivieren muss. Das heißt, man muss diese Felder reaktivieren. Und man muss viel probieren natürlich, viel ausprobieren. Du sagtest ja beispielsweise auch, dass sich heutzutage das Subjekt dadurch definiert, dass es sich Objekte aneignet, ja, und sich darüber definiert. Und vielleicht ist es jetzt ein bisschen kryptisch, aber die spannende Frage, die, glaube ich, damit verbunden ist, gibt es überhaupt noch oder bilden sich überhaupt noch ausreichend Individuen heraus, die überhaupt nach Emanzipation streben könnten in dieser Gesellschaft? Ja? Ist überhaupt so viel Individualität vorhanden, dass man begreifen könnte, dass da etwas fehlt und dass man beschnitten ist in seiner Freiheit? Oder doch, alle ganz zufrieden, wenn sie bei Instagram ein schönes Bild von sich gepostet haben und dafür Likes bekommen haben? Aber das merkt man doch auch, dass die Menschen nicht zufrieden sind. Also das zeigt sich ja durch die ganzen psychischen Erkrankungen und alles, was da drum ist. Das wird ja, also ich glaube, das ist ja das Ergebnis dessen, dass eben keine Zufriedenheit herrscht. Ja. Und gleich nochmal, nur dazu, also ich kenne dazu keine verlässlichen Erhebungen, ich kann nur aus der persönlichen Erfahrung reden. Als 1989, 90 sozusagen das Ende der Geschichte proklamiert wurde, es wurde so getan, Kapitalismus hat gesiegt, es gibt nichts mehr anderes, dann haben sich die Universitäten auch da sehr, sehr stark verändert. Und im Nachgang, als ich dann anfing, die ersten Kurse zu machen, da saßen da 4-5 Leute und die dachten, was ist denn das für ein Spinner? Was erzählt er da für ein Quatsch? 2008 mit der Finanzkrise hieß es plötzlich, hatte Marx doch recht? Fragezeichen, groß in der Zeit, ja. In einem bürgerlichen Journal sozusagen wurde diese Frage gestellt. Plötzlich wurde es wieder attraktiver. Heute sind die Kurse so voll zu dem Thema, das kann man sich gar nicht vorstellen. Ja, das reichen die Stühle nicht mehr aus. Also schon ist es dann ein Bewusstsein, es muss sich was tun. Nicht ein Bewusstsein, was zu tun ist, sondern aber es muss sich was tun. Ein Interesse ist sehr, sehr groß. Und das, finde ich, ist erfrischend entideologisiert. Also da sitzen nicht mehr die, die sozusagen, Lenin hat gesagt, Marx hat gesagt, der hat gesagt, nein, das fällt weg, glücklicherweise. Sondern ein Prozess der kreativen Aneignung, des Selberdenkens. Und sehr erfrischend entideologisch daran zu gehen und sagen, ja, Kapitalismus ist ein Problem. Ne? Dazu brauche ich nicht auf irgendwelche Ideologien zurückzugreifen. Genau, meine Frage ist halt, was ist so speziell an Deutschland, dass es da an diesem radikalen Potenzial fehlt? Ich meine, wir haben in anderen Ländern auch Schulen, die einen dazu formen, dass man später ein braver Arbeiter ist und auch das kapitalistische System, aber hier in Deutschland ist es, also für mich gefühlt, einfach immer viel schwerer, Menschen in das soziale Leben reinzubekommen. So, was ist das Problem aus diesem Land? So, was ist das so speziell? Warum sind wir so, keine Ahnung, hörig? Schwer zu sagen. Also ich bin jetzt da, was das angeht, könnte ich mit Sicherheit nichts Verlässliches sagen. Also es wird oftmals vom deutschen Sonderweg gesprochen und auch die, die Konnotation des Begriffes Revolution ist ein ganz anderes als in Frankreich. Hier ist das negativ besetzt, das Wort. In Frankreich ist es positiv besetzt. In Frankreich war es erfolgreich, hier waren Revolutionen in der Regel nicht erfolgreich. Also das ist ein entscheidender Punkt zum Beispiel. Die Rolle des Preußentums. Und das bezieht sich nicht nur auf Westdeutschland, ja, sondern eben auch auf die neuen Länder. Ja. Es gibt da sehr, sehr schöne, und das ist ja ein Thema, was immer wieder 100 Jahre und noch länger in der Literatur der deutsche Untertanen in verschiedenen Varianten zum Thema gemacht wurde. Und ein Soziologe aus der Schweiz hat auf der Grabrede damals von Ernst Bloch über die DDR gesprochen und hat die DDR sozusagen so auf den Punkt gebracht, naja, was ist die DDR gewesen? Das ist Preußentum ohne Privateigentum. Ja? Also auch eine ganz harte, klare Kritik an der Mentalität. Die Frage ist, wie kann eine Mentalität sich so bilden? Und ist das wirklich so? Also man muss aufpassen, dass man da nicht in diese simplen Klischees verfällt, der deutsche Untertan, der französische Revolutionär. Also das wäre auch zu verkürzt und knapp. Es gibt glücklicherweise viel, was aufbricht, auch dadurch, dass diese Gesellschaft viel, viel bunter geworden ist in vielen und die Einflüsse positiv sind. Aus verschiedenen kulturellen Räumen kommt was rein, wo man sozusagen von lernen kann. Also es ist nicht mehr diese relative Homogenität sozusagen da, glücklicherweise. Abseits der ich sehe das nicht, sorry. Ich würde tatsächlich ganz normal... Ich drehe das einfach mal wieder um, weil... Ja, auch nicht schlecht. Ich dachte, aber du wolltest dazu sagen. Achso, ja, den kam jetzt, es ist ja nicht weg. Aber, also, was mir so ein bisschen, also vielleicht mal, um die Frage nochmal verständlicher und hierher zurückzuholen, ist, was mir so auffällt, ist, dass, also das hier ist ja ein Muster, das wir erkennen im Kapitalismus und deswegen kritisieren, weil es nicht funktionieren kann. Das ist eine sehr logische Kritik, ne? Eine Kritik an der Logik des Kapitalismus, und das gibt es ja in verschiedenen Darstellungen. Man kann jetzt auch sagen, es wird immer ein Teil des vom Arbeiter geschaffenen Mehrwerts einbehalten oder so. Ne? Also richtig. Diese verschiedenen mathematischen Effekte, die dazu führen, dass Kapital sich akkumuliert. Und das ist eine Kritik, die sehr abstrakt ist. Und wenn wir jetzt aber darüber sprechen, was für Alternativen es gibt, entwerfen wir keine alternativen Muster, was ich spannend fände, sondern wir machen so, also nennen so einzelne Punkte nur, die aber in keinem Zusammenhang sich verbinden lassen. Deswegen für mich, also obwohl sie eben ja sehr greifbar sind, wenn man einzelne Fabrikbesetzungen oder einzelne soziale Bewegungen nennt, sind sie zwar ja historisch irgendwie greifbar, aber nicht als eine logische Figur. Und das fände ich halt gerade ganz spannend, ob es eine Ökonomie geben kann, die der Natur angemessener ist. Also Wäre schön. Ich hoffe, dass das passiert. Ich glaube bloß, dass wir nicht den dritten Schritt vor den ersten denken sollten. Denn bevor etwas sich sozusagen, ein Muster entsteht, muss ja etwas sich verstetigen. Und wie es so schön heißt, aus Verhalten, aus der Wiederholung vom Verhalten werden irgendwann Verhältnisse. Werden sozusagen verstetigte Bedingungen durch Versuch und Irrtum. Sowas zum Beispiel. Und da kann man, denke ich, auch sagen, einiges muss sich ausschließen. Hierarchien zum Beispiel. Gucken wir uns ein ganz normales kapitalistisches Unternehmen an. Das ist gekennzeichnet durch die Abwesenheit von Demokratie. Wer entscheidet denn da? Die Belegschaft? Was entscheiden die denn? Es gibt solche Versuche, dass die was entscheiden, aber nur unter der Maßgabe des Profits. Das ist das. Also Demokratie in den Betrieben. Was heißt das zum Beispiel? Selbstermächtigung im Arbeitsprozess, im Produktionsprozess, in Bezug auf die Ziele der Produktion, in Bezug auf die Weltmarkteinbindung und so weiter, in Bezug auf die Qualität des Produktes, auf die ökologische Nachhaltigkeit. Diejenigen, die das produzieren, könnten dann sozusagen sich bemächtigen, selbst ermächtigen, das zu machen. Vielleicht ist das ein Muster. Wie das denn konkret aussieht, ist eine andere Frage. Also ein einfaches Rezept gibt es da mit Sicherheit nicht. Aber viel mehr Versuche, als wir glauben. Man muss was machen. Sozusagen in den Alltag einbinden. Wenn man jetzt wer möchte, dann sprechen, dass keiner möchte, da meinte sie ja auch schon, mit diesem erstmal aufspielen und man weiß nicht, welches der richtige Weg ist, sag ich mal so. Aber gibt es irgendwie Erfahrungswerte, welche Form des Aktivismus dahingehend gegebenenfalls die Erfolg versprechen? Das wäre schön, dass wir sozusagen eine wichtige Fragestellung von kritischer Forschung in Bezug auf soziale Bewegungen. Meiner Erfahrung nach kann man das nicht verallgemeinern. Welche Form der Widerständigkeit die erfolgreichste ist, die effektivste ist, das bezieht sich, glaube ich, immer auf die verschiedenen Zusammenhänge, auf die Schärfe des Gegners sozusagen. In Mittelamerika, in Südamerika sind mit Sicherheit andere Maßnahmen erforderlich, notwendig und zielbringend als in Mitteleuropa. Wenn wir sehen, wie da sozusagen Emanzipation erkämpft wird. Das ist was völlig anderes möglicherweise. Es ist schwierig. Aber immerhin, die Frage ist sehr, sehr wichtig. Und da genau sollte man drüber reflektieren und schauen und historisch vergleichen und so weiter. Was hältst du von Lokalwährungen? Also ich glaube in Witzenhausen, das ist gar nicht so weit von hier, gibt es eine Lokalwährung. Es ist ja angelehnt, glaube ich, an Transition Town, aber ich weiß nicht, also viel drüber. Lokalwährung gibt es auch schon ewig lange in verschiedenen Varianten. Also in Österreich ist das mal relativ erfolgreich gewesen. Das ist immer eine Frage, wie sozusagen diese Lokalwährungen dann, welche Funktionen die haben und wie die wirken. Geld, das dann zerfällt sozusagen, das Geld in Anführungsstrichen, aber was dann zerfällt und nur bis zu einem bestimmten Zeitpunkt ausgegeben werden muss. Man versucht mit einer Lokalwährung oftmals die negativen Seiten dieser Geldentwicklung rauszulassen, abzuschneiden. dass man sozusagen die Grundfunktion von Geld, die positiven, so als Zirkulationsmittel, als Zahlungsmittel beibehält, aber die Anführungsstrichen negativen, nämlich die Akkumulation von Kapital und die Anhäufung von Macht und Reichtum in wenigen Händen, dass das sozusagen getrennt wird. Ich glaube, das ist auch davon abhängig, welche Regeln man dieser Lokalwährung denn zuschreibt, ob das möglich ist. Probieren auf jeden Fall. Wie gesagt, das war auch schon, aber es wurde sehr viel dagegen getan. Von der, ja, sag mal, der Hegemonie, der Politik, der Machtseite, dass das genau nicht passiert. In Österreich wurde das verboten zu dem Zeitpunkt. Tauschringe ist ähnlich. Ja? Maggie Thatcher damals in England hat alles versucht, dass die Tauschringe nicht mehr existieren. Sowas zum Beispiel. Ich wollte noch was zu deinem Teich sagen. Zum was? Zu dem Teich, zu dem Wasser. Also in der Natur ist ja exponentielles Wachstum total verbreitet. Also du hättest kein Kind oder eine Schwangerschaft würde viel länger als 9 Monate dauern, wenn nicht aus 2 Zellen 4 und aus 4 8 und aus 8 6 werden würden. Also das ist genau das, was die Natur ja quasi ständig macht. Also nicht immer und überall natürlich. Aber nicht endlos. Ja, ja, eben, genau. Und also diese Wasserlinsen, die hättest du nicht in diesem Ausmaß, wenn das ein intaktes Ökosystem wäre. Dann wäre da vielleicht nicht so viel Sonne oder meine Vermutung ist, nicht so viele Nährstoffe. Und das bedeutet, da vermute ich schon, dass das halt ja, ein isolierter Teich ist, aber nicht so dieses ganze Ökosystem drumherum, dass das dann eben im Gleichgewicht sein könnte. Das zum Teich, meine Gedanken. Und bei der Blume ist es natürlich so, die hat ja das Ziel der Erhaltung der Art, also Fortpflanzung. Und diese eine Zelle, vermute ich jetzt mal, hat direkt mit Fortpflanzung zu tun. Und dann kommt die Biene und dann ist der Auftrag erfüllt. Also ist dann komplett erfolgreich. Braucht sie nicht. Genau, also wenn ich darauf... Also nur vielleicht ist mein Gedanke da jetzt auch nicht nachvollziehbar, aber wenn ich das auf die Menschheit zurückrechne, vielleicht hat Elon Musk eine Aufgabe. vielleicht ist das Ziel der Menschheit, den Tesla ins Weltall zu schicken. Ne? Keine Ahnung, also wahrscheinlich nicht, aber also das sind Prozesse, die ja passieren. Also ne, mit dem Kapital, was sich akkumuliert, passiert irgendwas. Und ökologisch wäre, wenn man die Erde irgendwie als Ding mit einer ökologischen Aufgabe denkt, vielleicht die Expansion über die Erde hinaus, so, keine Ahnung, vielleicht wird Kapital akkumuliert, um den Planeten zu verlassen, so, ist, könnte ja sein, so, wird passiert. Aber ist es etwas Natürliches? Und ne, wozu soll sonst hier jede Zelle in der Blume, ne? Also das ist natürlich auch, also dieser Vergleich hinkt ja total, ne? Also die Menschheit ist ja kein Organismus wie eine Blume, aber ne, an was arbeiten wir als Menschheit? Und ne, sonst hat ein ganzes Dorf daran gearbeitet, eine große Kirche zu bauen, war auch verrückt irgendwie, weil niemand hatte was davon, weil die haben es halt gemacht. Also so, ne, also es sind... Ich denke, man muss im Hinterkopf haben, dass die Fragestellung, was müssen wir tun, damit es nicht so weitergeht, nicht die richtige ist. Weil es wird nicht so weitergehen, unabhängig davon, was wir tun. Das heißt, dieses kapitalistische System wird von selbst an seine Grenzen kommen. Die Frage, die sich dann nur stellt, was dann? Wie wird sozusagen das weitergestaltet? Übernehmen wir einen Teil der Gestaltung oder die Gestaltung oder werden wir sozusagen gestaltet? Und solange wir passiv bleiben, sind wir nichts weiter als sozusagen weiterhin die Masse, die diese dieses System weiter am Tragen hält. Das ist ein Problem. Also nicht die Frage, ja, es wird immer so weitergehen, es sei denn, wir tun was dagegen. Nein, es wird nicht so weitergehen. Die Frage ist nur, wie kann man das Emanzipatorische retten, entwickeln, das Zivilisatorische, ohne dass man selbst denn nur noch sozusagen ein Objekt ist, damit dieses System funktioniert. Dass man zunehmend eingebunden wird. Und wenn wir uns die gegenwärtigen Erfolgsstrategien in Anführungsstrichen der verschiedenen Kapitalismen anschauen, die höchsten Wachstumsraten gibt es in den sogenannten BRICS-Staaten, Brasilien, Russland, Indien, China, Russland mit Ausnahme jetzt nicht mehr gerade, aber insbesondere China. Und nicht nur China, es sind Systeme, die autoritär sind. Mit anderen Worten, westliche Demokratie, wie wir sie kennen, ist mit den Zielen des Kapitalismus zurzeit immer weniger kompatibel. Und das ist nicht etwas, wozu man kritischer Wissenschaftler sein muss. Das ist Gegenstand in den Thinktanks. Die Thinktanks, die sich überlegen, wie können wir sozusagen an China rankommen in der Konkurrenz. Und da gibt es ernsthafte Überlegungen. Könnte man nicht Elemente des chinesischen Systems auch auf Westeuropa übertragen? Politische. Demokratie entschleunigt. Entschleunigung ist das, was wir nicht brauchen im Kapitalismus. Das Ding muss schnell sein. Keine Frage, machen, machen, komm. Nicht noch lang überlegen. Das ist das. Und deswegen habe ich so ein bisschen die Befürchtung, dass wir auf eine sehr von nationalistischen Ökonomien sozusagen gesteuerten Postglobalisierung hinauslaufen. Abschottung von Ökonomien und das gekoppelt mit einer Gegenaufklärung. Also nicht fragen, machen. Das, was immer wieder deutlich wird, mit zunehmender Militarisierung sozusagen auch, um diese Ziele durchzusetzen. Das ist das, was auf dem Hintergrund schwebt, wenn wir uns überlegen, was tun wir? Und das, was ich eben gesagt habe, heißt nicht weiter so, sondern heißt Verschärfung. Verschärfung der Probleme. Aber leider werden wir das Problem heute Abend nicht lösen. Ist das ein gutes Schlusswort? Ich weiß nicht, ob es gut ist, aber ich habe es versucht. Aber vielleicht trotzdem ein Wort, mit dem man die Gespräche jetzt auf individuelle Ebene hebt. Ja, das können wir machen. Damit nochmal vielen Dank an dich. Ja, ich bedanke mich bei euch, dass ihr so geduldig wart. Auch danke an alle Diskussionsteilnehmer und wer sich freut, dass im Freiraum qualitativ hochwertige Veranstaltungen stattfinden, die auch in Zukunft quantitativ in gleicher Menge stattfinden sollen, der oder die ist natürlich recht herzlich eingeladen, vielleicht in Form einer kleinen Spende auch zukünftige Veranstaltungen finanziell zu ermöglichen. Wenn nicht, auch gut, dann treffen wir uns gleich am Tresen und schön, dass ihr da wart.